Kapitel 10 Europa und die Tropen im Zeitalter der Entdeckungen. Wir wurden nicht entdeckt, heißt es in einer Erklärung, die eine Koalition indigener Völker in dem westlichen mexikanischen Bundesstaat Michoacán am 12. Oktober 2020 herausgab. Es war der Jahrestag des Datums, an dem Christoph Kolumbus oder Cristobal Colón, wie er damals genannt wurde, zum ersten Mal in Amerika landete. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Columbus Day seit 1971 ein bundeseinheitlicher Feiertag. Im Bewusstsein der europäischen und nordamerikanischen Öffentlichkeit galten Kolumbus und andere, darunter Ferdinand Magellan, Vasco da Gama und Walter Raleigh als furchtlose Pioniere eines Zeitalters der Entdeckungen, das vom 15. bis ins 17. Jahrhundert dauerte. Insbesondere wird ihnen häufig das Verdienst zugeschrieben, in den Tropen reichhaltige Bodenschätze, exotische Pflanzen und Tiere sowie neue fruchtbare Ländereien gefunden zu haben, die nur darauf warteten, dass man sie in Besitz nahm. Womit die globale wirtschaftliche und politische Stellung der wachsenden europäischen Kolonialreiche gestärkt wurde. Neben solchen Einzelpersonen werden häufig bestimmte Herrscherhäuser als aktive Gestalter der neuen Welten genannt. Sie erfanden neue Methoden der Seefahrt und schmiedeten beispiellose Waffen in dem Bestreben, neue tropische Ressourcen und Arbeitskräfte nutzbar zu machen, um so zu Hause, auf der von Konkurrenz geprägten europäischen Bühne, religiöses und politisches Ansehen zu gewinnen. Als Papst Alexander VI. 1493 mit dem Vertrag von Tordesillas die Ländereien in Amerika und Asien zwischen den katholischen Monarchen von Kastilien und Aragon auf der einen Seite und den Portugiesen auf der anderen aufteilte, hatte er kaum einen Gedanken für die Frage übrig, wie die Menschen, die diese Länder bereits bewohnten, reagieren würden. Diese europäische Sichtweise könnte uns zu der Vermutung verleiten, die vorhandenen indigenen Bewohner seien während des gesamten Prozesses passiv oder bedeutungslos gewesen. Aber wie wir bereits in den Kapiteln 8 und 9 erfahren haben, könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Europa war im 15. Jahrhundert eigentlich eine rückständige Region. Im 13. und 14. Jahrhundert hatte es von dem neuen Strom der Gewürze und Handelswaren über die Seidenstraßen und andere Handelswege profitiert, die Europa mit dem Nahen Osten, Ostafrika und Asien verbanden. Die Routen waren entstanden, nachdem das Mongolenreich und seine Nachfolger sich weit nach Westen ausgedehnt hatten, was in der Folge zu relativem Frieden und Stabilität führte. Der sogenannten Pax Mongolica. Im 15. Jahrhundert jedoch hatte die Expansion des Osmanischen Reiches mit seiner Hauptstadt Konstantinopel den unmittelbaren Kontakt Europas zu Zentral- und Ostasien sowie zu entscheidenden Handelswegen unterbunden. In den Tropen waren zur gleichen Zeit mächtige Reiche entstanden. Tenochtitlan, das heutige Mexico City, war in Mittelamerika das Zentrum der Dreierallianz des Aztekenreiches. In Südindien gab es das hinduistische Großreich Vijayanagara mit der gleichnamigen Hauptstadt. In Afrika, im heutigen Mali, war Gao die Metropole des mächtigen islamischen Songhai-Reiches, und damit sind noch nicht die vielen anderen Staaten, Königreiche und politischen Gebilde genannt, die ebenfalls in tropischen Regionen Amerikas, Afrikas und Asien lagen und mit den genannten größeren Mächten um Ansehen, Reichtum und Überleben kämpften.